Kundgabe 3728. Empfangen am 28.03.1946. Wer mein Fleisch isset. Verbindet euch im Geist mit mir und ihr werdet schöpfen können aus dem Quell des Lebens. Ihr werdet euch sättigen können mit dem Brot des Himmels. Ihr werdet Kraft empfangen und nicht mehr zu darben brauchen, trotz irdischer Not. Denn Körper und Seele werden gestärkt sein. So ihr mein Wort, das Brot des Himmels, entgegennehmet. Körper und Seele werden leben. Ersterer, solange ich es bestimmt habe. Letzterer aber in Ewigkeit. Eines nur tut euch Not, dass ihr die Seele speiset, dass ihr die Nahrung ihr zuführet, die ihr das Leben gewährleistet, denn eine tote Seele in einem noch so lebensfreudigen Körper ist euer Verderben, so wie ihr das irdische Leben hingeben müsset. Denn eine tote Seele ist kraftlos, doch nicht ohne Empfindung, und sie leidet unermessliche Qualen in ihrem toten Zustand. Darum schaffet ihr das Leben. Lasset sie nicht in dem toten Zustand in die Ewigkeit eingehen, sondern sorget, dass sie lebt und im jenseitigen Leben tätig sein kann, dass sie voller Kraft und darum auch selig ist. Und das Leben der Seele erfordert ein ständiges Zuführen von Nahrung, von geistiger Speise, auf dass sie kraftvoll wird und tätig sein kann. Ständig trage ich euch als Spender geistiger Speise diese an und warte auf eure Bereitwilligkeit, sie in Empfang zu nehmen. Ständig rufe ich euch zum Abendmahl, um euch mein Wort, mein Fleisch und mein Blut darzubieten, um euch zu sättigen mit einer Speise, die eurer Seele das ewige Leben gewährleistet. Und meinem Ruf sollet ihr Folge leisten. Ihr sollt kommen, hungrigen Herzens, und euch speisen und tränken lassen von mir. Ihr sollt meine Gäste sein, die ich beköstige mit allem, was eure Seele benötigt, um leben zu können. Ihr sollt mein Abendmahl nicht geringschätzen. Ihr sollt nicht daran vorübergehen und die Speise unberührt lassen, die meine Liebe euch bietet. Ihr sollt immer und immer Verbindung suchen mit mir und euch beschenken lassen von mir. Das heißt, nach meinem Geschenk Verlangen tragen und es dankend in Empfang nehmen. Denn ich kann euch nichts geben, so ihr nichts begehret, weil meine Speise, das Himmelsbrot, gar köstlich ist und nicht vermittelt werden kann denen, die kein Verlangen danach tragen. Und darum muss euer Herz euch zu mir treiben. Ihr müsstet mit mir Verbindung suchen und mich bitten um Nahrung für eure Seele. Ihr müsstet vollbewusst zu mir hintreten und das Abendmahl empfangen wollen. Mein Wort, das ich euch in aller Liebe biete, das geistige Speise und geistiger Trank ist, das ich mit meiner Kraft segne und das darum lebensspendend ist für den, der es im Verlangen nach mir und meiner Liebe genießet. Und sein Verlangen wird gestillt werden und doch immer wieder ihn zu mir hintreiben. Denn wer einmal genossen hat von meinem Himmelsbrot, wer einmal sich am Quell meiner Liebe gelabt hat, der kehrt immer und immer wieder zu ihm zurück. Er kann ohne die Nahrung seiner Seele nicht mehr bestehen. Er wird ein ständiger Gast sein an meinem Tisch. Und ich werde ihm das Abendmahl reichen können, stets und ständig. Und seine Seele wird leben. Sie hat den Tod überwunden. Und sie kann nimmermehr in den Zustand des Todes zurücksinken. Denn meine Nahrung sichert ihr das ewige Leben. Wie ich es verheißen habe mit den Worten, wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben. Amen.